Kraft vor dir getan. Du siehst die Schuld, die mir den Fluch verkündigt. Sieh Gott auch meinen Jammer an. Ist mein Flehen, mein Seufzen nicht verborgen und meine Tränen sind vor dir. Ach Gott! Schutz.